Bitişen. Ja, ich fange ja. Ja, los geht's. Grüß Gott, ich bin Dr. Matt. Ich bin zuständiger Arzt für Sie. Ich möchte mit Ihnen über Ihre Beschwerde sprechen. Zuerst brauche ich ein paar persönliche Daten, dann sprechen wir genau über Ihre Beschwerde. Wie lautet Ihr Name? Ich heiße Martha Baumgart. Martha Baumgart. Können Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, wie der Baum, Baum und Ja. dann Gart. Und Vorname bitte. Martha, Martha. THA. Frau Ja, Martha, ja, genau. Frau Martha Baumgart. Wie alt sind Sie? Ich bin 66 Jahre alt. 66 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 8. Februar 57. 8. Februar 57, ja. Genau. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie, Frau Baumgart? Ja, Sie stellen schwierige Fragen. Ich bin 1,56 Meter. 56, Und ja. ich wiege 84 Kilo. Ich weiß, 84. dass das zu viel ist. Ja, ich empfehle Ihnen, ja, abzunehmen. Wenn das mal so leicht wäre, ja. Ja, Sie haben recht. Was kann ich für Sie tun, Frau Baumgart? Ja, also, wissen Sie, heute Morgen ging das mit einmal los. Ich hatte jetzt ist es zum Glück ein bisschen besser, aber ich hatte heute Morgen ganz heftige Schmerzen. Das zog so, und zwar hier oben in der Brust, ja. Und es war ganz beängstigend. Ich hatte so das Gefühl, puh, ich kann kaum Luft bekommen und ich habe richtig Angst bekommen. Und nachher in Ruhe ist es wieder besser geworden. Aber ja, ich habe das auch gemerkt, dass die Schmerzen strahlten so in den linken Arm rein. Und das ging auch so hoch in den Hals. Es war ganz beängstigend und es waren wirklich kräftige Schmerzen. Bekommen Und Sie als ich schwer mich dann Luft? hingesetzt, Bekommen Sie schwer Luft? Ja, normalerweise, also ja, jetzt nicht mehr, aber heute Morgen hatte ich das Gefühl, dass ich so für einen Moment nicht Luft kriegen konnte, ja. Und eben diese sehr heftigen Schmerzen, das strahlte bis hier so in den Kinnbereich rein. Das war wirklich sehr unheimlich. Alles klar. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10? Wobei 0 kleine Schmerzen sind sehr starke Schmerzen ist. Ja, wie soll ich das sagen? Wahrscheinlich waren die schon so bei 7, 8. Das waren wirklich heftige Schmerzen. Zum Glück ist es jetzt wieder ein bisschen besser. Aber diese Angst ist irgendwie jetzt noch da, ne? Können Sie diese Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen dumpf, brennend oder stechend? Vielleicht, also sie sind so ziehend und vielleicht drückend eher, so dass ich so ganz heftigen Druck auf der Brust hatte, ja? Okay, Frau Prüfer, ich muss das Anamnesegespräch unterbrechen. Das handelt sich um einen Notfall. Der Patient soll sofort wie möglich stationär aufnehmen und wir müssen Aufgenommen ein werden. aufgenommen werden. Wir sollen eine EKG schreiben und wir Genau. sollen die Monitoring. Patienten monitorisieren, ja, monitorisieren. Ja, genau. Aber Okay, das gut. ist Also, eine sehr Prüfung. Darf ich weitermachen? jetzt machen wir weiter. Genau. Ja, sehr gut. Aber Okay. gut reagiert, ja. Gibt es bestimmte Auslöser? Ja, also, ich habe das jetzt schon manchmal so ein bisschen gehabt, wenn ich mich angestrengt habe, dass ich mal so eine Treppe hochgelaufen bin, dass ich so gedacht habe, puh, das wird aber jetzt anstrengend. Und heute Morgen ist es gekommen, da habe ich halt in meiner Küche eine schwere Wasserkiste weggeräumt und wollte die an eine andere Stelle tun. Und so eine Kiste mit Sprudelflaschen, ne? Und dann fing das mit einmal an. Und das habe ich dann alles stehen und liegen lassen und dann habe ich mich einfach erstmal in den Sessel gesetzt und gewartet, dass es mir wieder besser geht. Und was mir auch aufgefallen ist, ich musste mit einem mal so komisch husten. Ne? Das war so ganz trockener Husten. Trockener Husten, ja? Seit wann leiden Sie unter trockener Husten? Das habe ich eigentlich schon ziemlich lange, also bestimmt schon, ja, schon den ganzen Sommer durch, also eigentlich 4 Monate schon. Aber das habe ich immer gedacht, ja, das geht auch wieder weg. Waren Sie deswegen schon beim Arzt? Nein, wegen so ein bisschen Husten geht man ja nicht zum Arzt. Aber ich bin natürlich regelmäßig beim Arzt, weil ich immer Medikamente brauche in meinem Alter, ne? Da hat man ja viele Sachen. Und aber da haben wir jetzt nicht speziell drüber gesprochen. Ist Ihnen übel oder müssten Sie sich übergeben? Nee, zum Glück nicht. Das ist, nee, das musste ich nicht, nein. Ist Ihnen vielleicht geschwollene Beine aufgefallen? Nee, das habe ich nicht bemerkt. Also habe ich aber auch nicht drauf geachtet, aber ist mir nicht aufgefallen. Okay. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente ein? Nein, ich habe nur meine üblichen Medikamente genommen, die ich so jetzt eigentlich ja schon regelmäßig nehme. Ne? Also ein bisschen wegen Blutdruck und ein bisschen wegen Blutfett und ne, dann nehme ich Metformin, weil ich schon lange jetzt so einen Diabetes habe. Und ja, also ich nehme jede Menge Tabletten. Ne? Aber jetzt speziell gegen diese Beschwerden habe ich nichts eingenommen. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nee, geschwitzt habe ich nicht. Ich fühle mich auch, ne, ich habe mich natürlich nicht gemessen, aber ich fühle mich auch nicht fiebrig, nein. Alles klar. Haben Sie noch andere Beschwerden, Frau Baumgart? Ja, also ich habe Ihnen gesagt, starke Schmerzen und zum Glück jetzt wieder ein bisschen besser. Und ja, halt das Unangenehme war, dass diese Schmerzen so in den Armen und so sie hoch ausgestrahlt haben. Das fand ich so ein bisschen unheimlich, ja. Ich glaube Ihnen, Frau Baumgart. Mussten Sie mehrere Kissen benutzen beim Schlafen? Ja, also 2 Kissen habe ich schon so in meinem Bett, aber ja, das finde ich jetzt noch nicht so ungewöhnlich. Wie viele Treppen können Sie beschreiten, frei laufen? Ja, normalerweise konnte ich immer so meine 2 Treppen hochgehen. Aber in letzter Zeit ist es ein bisschen schlechter geworden. Alles klar. Ich meine, ich habe ja auch ein bisschen Gewicht mit mir rumzutragen, ne? Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Jetzt, also neu seit heute, wüsste ich jetzt nicht, was da noch neu gekommen ist. Nee, das langt mir völlig. Alles klar. Wie ist Ihr Appetit? Na, normalerweise ist der ziemlich gut. Heute habe ich jetzt nicht so richtig Hunger. Okay, ist Ihr Stuhlgang oder was heißt normal? Der Stuhlgang, der ist, würde ich doch sagen, ja, der ist normal. Mussten Sie mehrmals als gewöhnlich auf die Toilette gehen in der Nacht? Ja, ich muss schon fast jede Nacht 2, 3 Mal raus, aber schon länger eigentlich. Alles klar. Haben Sie in letzter Zeit Apodose genommen? Na schön wäre es, wenn ich abgenommen hätte. Habe ich aber nicht. Nee. Nee. Schlafen Sie gut? Nicht wirklich gut. Nein, so kann ich nicht sagen. Haben Sie Probleme ein- oder durchschlafen? Ja, eigentlich mehr so beim Einschlafen. Ja, und dann weckt mich natürlich auch das auf, dass ich auf die Toilette muss. Alles klar. Durchschlafen. Nun würde ich Ihre Vorgeschichte sprechen, Frau Baumgart. Sie haben schon gesagt, dass Sie an Blutdruck leiden, ja? Seit wann Ja, leiden Blutdruck Sie habe ich natürlich, aber hohen Blutdruck, ja. Ja. Seit wann leiden Sie an Blutdruck? Blutdruck? Ja, so 10 Jahre ist das jetzt schon. Und seit wann leiden Sie an Blutfettwerte? Erhöhte Ja, Blutfettwerte? also die, Das hat man halt alles zusammen festgestellt, ne? Da bin ich mal vor 10 Jahren beim Arzt gewesen und dann hat er festgestellt, oh, Sie haben ja, ne, einen hohen Blutdruck, die Blutfettwerte sind auch nicht gut. Und dann hat er eben auch noch festgestellt, dass ich so ein Diabetes Typ 2 habe. Und naja, da war ich natürlich gut bedient, ne? Und seither nehme ich die ganzen Tabletten. Was für eine Tablette nehmen Sie? Ja, ich nehme also Aspirin und dann nehme ich Pantohexal und dann nehme ich Pantohexal. Metformin nehme ich und Valsartan nehme ich auch noch zum Blutdruck senken. Kennen Sie die Dosierung von Aspirin? Ja, das ist Aspirin 100. Dann nehme ich eine morgens und eine abends. Okay, und Metformin? Metformin, da steht 500 drauf, da nehme ich eine morgens und eine abends auch. Und Pantohexal? Pantohexal, ja, das ist ja das, wenn man so sauer aufstoßen muss, das heißt, wo weiß ich jetzt gar nicht, wie viel da drin ist, aber das nehme ich auch nicht regelmäßig, das nehme ich nur, wenn Bedarf ist. Bitte. Aber Sie kennen die Dosierung nicht, ja? Ich weiß das jetzt nicht, was da auf der Packung steht, nein. Okay. Und kennen Sie die Dosierung von Valsartan? Ich meine, da steht 160 drauf, da nehme ich morgens eine. 160, ja? 160, ja. 160 Milligramm abends, oder? Morgens. Morgens, Entschuldigung. Ja, außer Bluthochdruck, erhöhte Fettwerte und Diabetes mellitus leiden Sie an noch anderer Vorerkrankung, gell? Ja, vor 3 Jahren ist mal was Doofes passiert. Da hatte ich so einen Gichtanfall. Und seither muss ich ein bisschen mit dem Essen noch mehr aufpassen. Das ist gut, ja. Welche Seite hatten Sie oder wo hatten Sie Gichtanfall? Ja, in dem rechten Zeh, das war sehr heftig. Richten Sie. Okay. Was noch? Ja, das reicht mir völlig. Ja, allerdings, ja. Habe ich auch noch vor, wie lange ist das jetzt schon her? Vor 8 Jahren habe ich im linken Knie ein neues Gelenk bekommen, weil ich nicht mehr gut laufen konnte. Alles klar. Linken Knie, ja? Nun. Okay. Haben Sie alle Vorerkrankungen erwähnt? Ja, ich glaube ja, also mehr als genug, oder? Ja. Haben Sie alle Medikamente erwähnt? Ich meine ja, das ist alles, was ich nehme. Sonst nehme ich eigentlich nichts. Okay. Alles klar. Frau Baumgart, sind Sie schon mal operiert worden? Ja, wie gesagt, die Knieoperation, ne? Knieoperation. Ja, genau. Sind Sie aus anderem Grund operiert worden? Nee, sonst eigentlich nie. Wurden Ihnen aus anderem Grund stationär aufgenommen? Nee, ich weiß ewig nicht. Also vor 8 Jahren war ich zuletzt im Krankenhaus. Okay, das ist gut. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Ja, ich habe eine Allergie gegen Jod und ich Jod. habe auch eine Allergie gegen Penicillin. Das muss ich immer angeben, wenn ich irgendwo zum Arzt gehe. Wie Da äußert habe ich sich auch diese so einen Allergie? Allergiepass. Das ist gut. Sie müssen immer Allergiepass dabei haben. Wie äußert sich Jodallergie? Ja, also mit so Hautausschlag und ja. Und wie äußert sich die Penicillinallergie? Ja, das war schon ein bisschen, also hatte ich so einen komischen Geschmack im Mund und das war. Das war irgendwie schon so, dass ich auch ein bisschen Luftnot hatte. Also das ist mir gar nicht gut bekommen. Okay, alles klar. Vertragen Sie Milchprodukte, Getreideprodukte, Obst oder Gemüse? Das kann ich alles essen, ja. Das ist gut. Dürfen Sie, Frau Baumgart? Ja, schon lange nicht mehr. Seit ich diese ganzen Krankheiten habe, da habe ich aufgehört. Seit Aber wann rauchen Sie nicht? seit 10 Jahren. Aber vorher habe ich schon für viele Jahre so ja, ein halbes Päckchen am Tag, 15 Zigaretten am Tag habe ich schon geraucht, ja. Wie viel Jahren haben Sie geraucht? Oh, habe früh angefangen und dann eben, ja, 35 Jahre waren das wohl. 35 Jahre, alles klar. Aber das ist sehr gute Entscheidung, Frau Baumgart. Das ist sehr schwierig, aber Sie haben das geschafft. Ja, das ist gut. Trinken Sie Alkohol? Ganz wenig mal, wenn es was zu feiern gibt oder so, aber ganz wenig, nicht regelmäßig. Was meinen Sie ganz wenig? Ein Glas oder ein Flasche Bier? Eine Flasche Bier oder mal 2 Gläser Wein oder ein Glas Sekt und hinterher noch ein Wein. Aber ja nur an besonderen Tagen, wenn es irgendwas Besonderes ist. Alles klar. Routinemäßig muss ich fragen, ob Sie Kontakt mit den Drogen haben. Mit Drogen? Na, also in meinem Alter, ich bitte Sie. Nein, nein, nein, da habe ich nie was mit zu tun gehabt. Ja, das ist nur eine Routinefrage. Wie ist Ihr Familienstand? Oh, ich bin verwitwet. Mein Mann ist vor 2 Jahren beim Autounfall ums Leben gekommen. Ja, es tut mir leid, Frau Baumgart. Das ist eine sehr schwierige Situation. Haben Sie Kinder? Oh ja, wir haben 4 Kinder. Aber Sind die alle sind gesund? natürlich alle schon groß, ne? Sind die Kinder gesund? Die Kinder sind gesund, ja, zum Glück. Ja, Gott sei Dank. Was sind Sie? Ja, Sie sind in Rente. Was haben Sie früher Genau. gemacht? Ja, ich habe als Schneiderin gearbeitet. Schneiderin. Ja, das ist ein guter Beruf, ja. Sind Sie auf Stress ausgesetzt? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Jetzt bin ich ja Rentnerin und also, nee, Stress habe ich eigentlich nicht. Die Kinder gehen auch ihren Weg. Also, nee, Stress habe ich eigentlich nicht. Okay, jetzt kommen wir zur Familiengeschichte. Gibt es in der Familie irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, also alle sind irgendwie krank gewesen, ja. Meine Mutter ist sehr früh gestorben, die hatte Leberkrebs, die ist nur 60 Jahre alt geworden. Und mein Vater, naja, also der ist jetzt schon über 90 Jahre alt, der lebt noch, aber das ist auch kein Vergnügen. Der hat den Demenz und ist im Pflegeheim. Und ja, das ist auch keine gute Situation. Ja. Haben Sie Geschwister? Ja, und ich habe eine Schwester, ja, die ist deutlich jünger als ich, aber die hatte vor einem Jahr einen Herzinfarkt. Es tut mir leid. Ist sie verstorben? Deswegen. Nein, nein, nein, die hat das gut überstanden. Die Ah, ist Gott sei gleich Dank. in ärztliche Behandlung gekommen und dann hat man sie wieder aufgepäppelt. Also die muss jetzt vorsichtig sein, aber ja, die hat das überstanden. Okay, Frau Baumgart, Sie haben mir gesagt, dass Sie seit morgen eine siechende und drückende Brustschmerzen haben. Und diese Schmerzen strahlen in die Armen und in die Unterkiefer aus, ja? In den linken Arm und in den Unterkiefer. Ja, und Sie haben Angst davor und die Schmerzen normalerweise treten die Schmerzen bei Belastung auf, aber Sie haben auch momentan in Ruhe Brustschmerzen auch, ja? Minimal nur noch, ja. Okay. Okay, Frau Baumgart, das war meine Frage. Haben Sie irgendwelche Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Naja, was passiert jetzt? Was kann man denn dagegen tun, dass das nicht wiederkommt? Ja, Frau Baumgart, wir haben nur noch ein Anamnesegespräch geführt. Ich brauche auch ein paar Untersuchungen. Ich würde zuerst körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen. Natürlich brauche ich eine EKG schreiben. Dann kann ich Sie genau sagen, was Sie haben. Aber Ah ja, das ist gut. Ja, dann geht es jetzt weiter mit der Untersuchung und dann, wo muss ich da hingehen? eigentlich müssen Sie im Krankenhaus bleiben. Das ist ich würde körperliche Untersuchung, dann Blut abnehmen und gegebenenfalls Dann brauche gehe ich ich jetzt auch. ins Wartezimmer, oder wie? Ja, genau. Sie können Dann im gehe ich jetzt ins Wartezimmer. Gut, Wartezimmer. okay. Aber wir sollen jetzt Sie stationär aufnehmen. Okay, gut. Alles klar. Gut. Haben Sie nicht Wartezimmer? Ich bin da und Schwester auch da. Sie Ach so, ja klar, ich bin ja eigentlich schon in der Monitor Ambulanz, an Sie. weil ich schon Monitoring habe. Ja, sorry, ja, gut. Im Ja, Monitor jetzt, gut. ja. Ja, alles klar. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Darf ich? Gerne. Frau Baumgart, wissen Sie, wie viele Minuten Ihre Schmerzen dauern? Oh, das ist mir ewig vorgekommen. Wahrscheinlich war das gar nicht so lange. Aber ich hatte das Gefühl, dass das sehr lange war, weil das sehr heftige Schmerzen waren. Aber ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Frau Baumgart, Ja? darf ich etwas fragen? Immer. Haben Sie kalten Schweiß oder kalten Schmerz bemerkt während der Schmerzen? Hat der Kollege gefragt, habe ich verneint. Ja, okay. Ich glaube, die Impfstatus ist noch fehlt. Ach ja, Impfstatus hat er nicht gefragt, stimmt, ja. Also ich bin natürlich gegen Corona geimpft und ja, Kinderkrankheiten, sowas alles, das ist ja schon lange her. Und aber die Corona-Impfung habe ich auf alle Fälle, ja. Haben Sie Schluckbeschwerden, Sodbrennen oder Säuresaufstoßen? Also jetzt akut nicht. Manchmal habe ich das, deswegen nehme ich ja Pantohexal, ne? Hin und wieder. Aber jetzt im Augenblick ist das nicht schlimmer als sonst. Ja, diese Fragen müssen wir gestellt, weil GERD, gastroösophageal reflux disease, immer denken. Ach, okay, ja, okay. Haben noch Fragen? Ja, wann haben Sie letztes Mal etwas gegessen, fester gegessen, ja. Das ist wichtig, ja. Wichtige Frage, ja, stimmt, haben Sie recht. Jetzt muss ich das tatsächlich überlegen. Wahrscheinlich habe ich zum Frühstück zuletzt was gegessen und dann ging das los. Haben Sie Herzstolpern oder Herzklopfen bemerkt? Ich meine, haben Sie gefragt, habe ich aber eigentlich verneint. Das müsste jetzt das EKG zeigen. Ne? Ja, gerne. Ja. Könnten wir als das Gespräch anfangen? Nurullah. Ja. Gut. Bitte benutzen Sie alle Fachbegriff Lateinisch. Okay. Grüß Gott, Frau Oberarzt. Wir haben eine neue Patientin, nämlich Martha Baumgart. Ich würde über Sie berichten. Darf ich? Ja, natürlich. Frau Martha Baumgart ist 66 Jahre alt, 1,56 Meter groß, 84 Kilogramm schwer. Sie stellte sich heute bei uns wegen seit morgen bestehender drückender Nicht seit. vor, Entschuldigung, vor Heute Morgen. ja, heute Morgen, Sie haben der drückende heftige Thoraxschmerzen bei uns vor. Laut der Patienten sind die Schmerzen belastungsabhängig aufgetreten und die Intensität der Schmerzen sie bewertet die Intensität der Schmerzen mit 7 von 10. Als begleitende Symptome klagte sie über belastungsabhängige Thoraxschmerzen, seit langem Reißhusten, Todesangst, Orthopne und Nokturie. Die vegetative Anamnese ergab Inappetenz und Insomnie. An Vorerkrankungen sind bei ihm die folgenden bekannt, bei ihr die folgenden bekannt: seit 10 Jahren arterielle Hypertonie, seit 10 Jahren Hyperlipidämie und Diabetes mellitus Typ 2, vor 3 Jahren Arthritis Ürika, vor 3 Jahren Podagra am rechten Sehe. An der rechten Seite. Vor 8 Jahren ist sie vor 8 Jahren ist bei ihr eine Knie-TEP eingesetzt worden. Frau Baumgart nimmt Aspirin 100 Milligramm morgens und abends, Metformin 500 Milligramm morgens und abends, Pantohexal, Dosierung unbekannt bei Bedarf, Valsartan 160 Milligramm morgens und abends. Jodallergie ist bei ihr bekannt. Diese Allergie äußert sich mit Exanthem. Außerdem ist bei ihm Penicillinallergie bekannt. Diese Allergie äußert sich mit Parästhesie im Mund und Dyspnoe. Unverträglichkeiten sind bei ihr unbekannt. Frau Baumgart raucht seit 10 Jahren nicht. Davor hat sie 35 Jahren 15 Zigaretten geraucht. Sie trinkt 2 Gläser Wein beim Anlass. Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist verheiratet. Entschuldigung, sie ist verwitwet und hat 4 Kinder. Sie ist momentan in Rente, aber früher hat sie als Schneiderin gearbeitet. Jawohl. Der Patienten leidet an Demenz, er lebt im Altenheim. Die Mutter der Patienten ist mit 60 Jahren an einem Lungenkarzinom verstorben. Die Schwester der Patienten leidet, die Schwester der Patienten hat vor einem Jahr an einer Herzinfarkt gelitten. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf einen Herzinfarkt, Myokardinfarkt hin. Differenzialdiagnostisch kommen auch eine Lungenembolie und eine globale Herzinsuffizienz in Betracht. Genau. Sie haben wahrscheinlich ja schon das Monitoring eingeleitet, ja? Ja. Was machen Sie denn jetzt diagnostisch sonst mit der Patientin? Ja, bei der zuerst würde ich körperlich untersuchen, dann Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Beim Inspektion erkennen wir eine Todesangst und vielleicht kalte Schwitzen, aber bei dieser Patient gibt es keine Schwitzen, außerdem wird überprüfen geschwollene Beine oder beim Auskultation hören wir eine mögliche Herzstolpern, Herzrasen oder Genau. mögliche andere Herzerkrankung ab. Ja. Und Ja, haben Sie labortechnisch schon was angeleiert? ja, genau. Wir müssen auch Troponin U, C, K, M, B Hm. überprüfen. Wir suchen gesteigende Troponin-Werte oder CKMB-Werte. Wir sollen einmal pro 2 Stunden wiederholen. Und außerdem können wir auch unspezifische Blutuntersuchung ja, überprüfen, zum Beispiel Leberwerte, Nierenwerte, andere Gerinnungswerte auch, Entzündungswerte, ja, okay. Entzündungsparameter, Elektrolyt auch. Gegebenenfalls brauchen wir auch eine Echokardiographie. Mithilfe dieser Untersuchung können wir mögliche Herzerkrankung bestimmen. Zum Beispiel können wir Herzwand oder Herzklappe oder Herzraume können wir auch gut erkennen. Genau. Gut. Und wenn sich das jetzt bestätigt, dass die tatsächlich also erhöhte Troponinwerte hat, dass sie wirklich einen Infarkt hat, was ist dann das therapeutische Mittel der Wahl? Bei der Therapie so als legen wir 2 Zugang im Venen und dann verabreichen wir Morphin und natürlich mit Maske Oxygen Sauerstoff auch verabreichen wir Nitrat Aspirin Antikoagulant wie zum Beispiel Heparin Ja, aber es aber die gibt ja auch noch ein Verfahren, was Diagnostik und Therapie eigentlich verbindet. ja, genau. Wenn ist möglich, wenn es innerhalb 120 Minuten eine PTCA möglich ist, führen wir eine PTCA durch. Mithilfe dieser Untersuchung können wir sowohl diagnostizieren als auch Therapie Genau. einleiten. Gut, okay. Also, dann bin ich gespannt, was bei den Untersuchungen Ihrer Patientin rauskommt. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden über diese Patientin und dann gucke ich heute Abend mal bei der Patientin rein und guck mal, wie es ihr geht. Ja? Alles Okay. klar. Gut. Dankeschön. Ja. Dr. Gündes, was sagt der Ja, Kardiologe? aber ich möchte eine Erinnerung sagen. Verdachtdiagnose nicht Herzinfarkt oder Myokardinfarkt. No? Verdachtdiagnose ist Jetzt? Ja. immer akutes Koronarsyndrom. Akutes Koronarsyndrom non-ST Myokardinfarktüs oder ST-Hebung Myokardinfarktüs oder instabil Anjinepektörüs, drei Schritte. Möglichkeiten. Ich weiß nicht, welche und müssen wir sagen, akutes Koronarsyndrom. Ja, also es läuft hier tatsächlich als Angina pectoris Fall. Ja. Ist warum aber wir müssen wie viele Minuten hat Ja. Hat Angedauert. gedauert. Ja, müssen wir, wenn 20 Minuten und hoch dauert, ist Und er weg. mehr und mehr, dann ist Ja, es, ja. mehr sehen, ja. Ja, aber so lange hat es bestimmt, glaube ich, eher nicht gedauert. Ja. Ja, das, ich glaube, dann hätte die auch sofort die 112 angerufen. Ja, also Ja. der wäre ja mit der Feuerwehr gekommen. Ja. Aber Ne? Sie Gut. haben gesagt, Troponinwerte erhöht. Wir müssen immer akutes Koronarsyndrom denken und schreiben. Ah ja. Okay. Gut. Ja, jetzt vielleicht kurz zum Ablauf. Ich würde sagen, für erste Anamnese hier in dieser Runde, Gut. top. Ja, also wirklich sehr, sehr gut. Dankeschön. Was ich zum Brüllen finde, ja, aber klar, Sie sind in Bayern, ne? Dass Sie mich mit Grüß Gott begrüßt haben. Das macht man natürlich in Süddeutschland. Aber ich finde das sehr charmant, muss ich sagen. Ja. Ja, ansonsten, es war wirklich, es war alles drin. Sie sind sehr schön auf die Patientin eingegangen. Sie haben natürlich auch super reagiert, dass sie gesagt haben, ist ein Notfall, müssen wir Monitoring machen. Ja, und dann haben wir eben diese Prüfungssituation weitergespielt. Da haben sie sehr gut reagiert. Eine Winzigkeit. Zwei Winzigkeiten sind mir aufgefallen, aber das sind, glaube ich, wirklich Hörfehler. Das Valsartan nimmt sie komischerweise, nimmt sie das morgens und nicht morgens und abends. Ne, nimmt es nur morgens, wobei ich das inzwischen gelernt habe, dass man eigentlich die Sartane abends nehmen muss, ja. Und die Mutter ist tatsächlich nicht an einem Lungenkarzinom gestorben, sondern sie ist an einem Leberkarzinom gestorben. Vielleicht Leber. habe ich das nicht deutlich gesagt. Das könnte sein. Okay. Und ansonsten, ja, also Okay. die Anamnese fand ich sehr zugewandt und sehr, sehr systematisch auch. Und auch in ihrem Bericht sind sie eigentlich sehr zügig gewesen. Das war alle entscheidenden Sachen gesagt. Und also ich würde sagen, Sie können dieser Prüfung deutlich entspannt entgegengucken. Ja, Ich hoffe, ich das hoffe. müsste nach menschlichem Ermessen gut klappen. Ja?